Wir sind unterdessen mit der Betrachtung der Apostelgeschichte am Ende der zweiten Missionsreise angelangt und haben vieles aus diesen Geschehnissen für uns ganz persönlich Lehren ziehen dürfen und lernen können. Jetzt kommt der Schluss der zweiten Missionsreise. Wie schon gesagt, Apostelgeschichte 18, ich lese Vers 18 bis 22, eine Heimkehr mit Glaubensfrucht. Paulus blieb noch eine Zeit lang in Korinth. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila. Zuvor ließ er sich in Kenchrea sein Haupt scheren, denn er hat ein Gelübde getan. Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe, doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach: Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia. Das Hinaufziehen und Hinabziehen hängt damit zusammen, dass Jerusalem in Judäa auf dem Hügel, auf den judäischen Bergen liegt und Antiochia liegt im Tal Richtung Mittelmeer. Es ist wunderbar, wenn wir auch von unseren Diensten immer wieder mit guten Nachrichten nach Hause kommen. Man hat sich dann immer viel Gutes zu erzählen. Wir machen das zu Hause auch. Meine Frau kommt von unterwegs und dann berichtet sie so manche positive, wunderbare Begegnung. Und das führt uns dann auch ins Gebet, in das persönliche Fürbittegebet für diese und jene Situation. Was konnte sie sprechen mit der Physiotherapeutin zum Beispiel? Welche Akzente konnten dort weitergegeben werden? Oder beim Einkaufen? Oder wenn ich etwas erlebt habe, darf ich das auch sagen? Und wir sind immer dankbar, wenn wir was zu sagen haben. Nicht das Negative, das reden die Leute sowieso alle. Sondern das Gute. Das Gute, das aus der Führung Gottes im Heiligen Geist entstanden ist, als Zeugnis in dieser Welt. Und ich denke, zunächst, wir als Kinder Gottes sollten viel mehr Acht darauf haben, dass wir was Gutes zu erzählen haben. Zeugnishaftes, was Jesus Christus getan hat. Und uns nicht festklammern lassen an dem, was andere, die nicht im Glauben stehen, zu reden wissen. Denn sie können nur die Geschehnisse der Welt diskutieren, das Negative, Ach und Weh, können nur stöhnen, klagen und traurig sein. Aber wir als Kinder Gottes sollten in der Freude der Erlösung stehen und bleiben und daraus unsere Kraft auch immer wieder schöpfen, sei es in der Begegnung mit dem Nächsten oder in dem Zeugnis, das wir auch durch andere erhalten. Diese zweite Missionsreise war also sehr erfüllt mit dem, was Jesus ja schon verheißen hat und gesagt hat, dass es geschehen soll. Ich möchte das einleitend uns nochmal nahe bringen. In Johannes 15, Vers 7 bis 8 sagte ja Jesus zu den Jüngern: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Denn darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ja, mit diesen Zeugnissen kamen natürlich Paulus und Silas von der Missionsreise zurück. Sie durften ja 10 Stationen anlaufen, wovon in 5 Städten neue Gemeinden entstanden sind. Europa war erreicht worden und nun breitete sich das Feuer des Evangeliums an allen Orten weiter aus. Es blieb ja nicht bei diesem Anfang an den Orten, der gesetzt worden ist. Es blieb nicht bei 2, 3 Gläubigen, sondern diese Gläubigen lebten so nahe an dem Herrn, dass das Feuer des Heiligen Geistes nicht verborgen bleiben konnte. Es wurde Licht und viele wurden durch das Licht angezogen. So wie es Jesus ja sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid die Orientierung. Und das geschah an den Orten. Deswegen wuchs die Gemeinde auch vor Ort. Die Apostel konnten immer nur einen Akzent setzen. Einige wenige, lesen wir, nahmen das Evangelium an, sei es Juden aus der Synagoge oder Heiden, die das hörten und auch aufnahmen. Aber aus den wenigen wurden dann immer viele. Die Station der zweiten Missionsreise waren ja die Gemeinden in Zilizien. Man suchte wieder Lystra und Derbe auf in Mazedonien, dann Philippi, Thessalonich, Beröa, in Achaia, Athen und Korinth, wo der Apostel 1,5 Jahre blieb, obwohl er schon nach kürzerer Zeit wieder abreisen wollte, so wie es unserer Natur oft entspricht. Wenn wir nichts sehen, wie es weitergeht, dann sagen wir Schlusspunkt, jetzt hören wir da auf. Aber Gott hat zu ihm gesagt, nein, ich habe hier ein großes Volk, du bleibst hier. Du wirst sehen, was ich tue. Und er blieb 1,5 Jahre noch an diesem Ort. Dann wieder zurück nach Ephesus, Jerusalem und in die Heimatgemeinde zurück nach Antiochien. Der Herr hatte das Zeugnis im Dienst des Apostel Paulus bestätigt. Er hat es bestätigt durch seine Gegenwart, denn er hat gesagt, ich bin mit dir. In Kapitel 10, Vers 18, ich bin mit dir. Das ist ja die Garantie, überhaupt um fruchtbares Leben in unserer Zeit zu führen. Wenn der Herr nicht mit uns sein kann, dann ist jegliches Zeugnis, was wir geben, vergebens. Es bringt keine Frucht. Der Herr muss mit uns sein. Und damit er mit uns sein kann, müssen wir immer wieder unser Leben in seine Hand geben, jeden Tag aufs Neue. Dass der Herr sagt, ich bin mit dir und niemand soll dir schaden. Es versuchten ja viele im Laufe auch der zweiten Missionsreise, die Apostel aufzuhalten und auch Paulus Schaden zuzufügen. Aber es gelang ihnen nicht in der Form, dass sie das Evangelium stoppen konnten. Gottes Wort kann ja nicht gestoppt werden, sondern Gott selber steht dahinter. Und geleitet durch diese Gnade Gottes, so haben wir es ja gleich am Anfang dieser Missionsreise gelesen, zogen Paulus und Silas aus von Antiochien und kehrten dann später erfüllt mit neuen geistlichen Erfahrungen zurück in diese Heimatgemeinde. Und diese Erfahrungen sollten auch die vor Ort lebenden Kinder Gottes im Glauben stärken. Aber solche Erfahrungen sollen auch uns begleiten in unserem Alltagsleben. Ich weiß es aus dem persönlichen Leben, dass man sehr schnell mit diesen Alltagsgeschäften vereinnahmt werden kann. Dann sieht man nur noch das. Dann sieht man nur noch den Staub, der weggemacht werden muss, die Fenster, die geputzt werden müssen, den Einkauf, der gemacht werden muss. Man beschäftigt sich nur noch mit den äußeren Dingen. Die Arbeit, ach, das muss ich noch schaffen und jenes schaffen. Und bei all diesem Sehen vergisst man leicht seinen Auftrag. Ich stehe doch nicht hier wegen des Staubes. Ich stehe doch nicht hier wegen des Einkaufens oder wegen der Papiere, die ich zu ordnen habe. Sondern ich stehe als Kind Gottes hier. Ich habe eine Berufung. Ich bete, Herr, lass das alles gelingen. Du weißt, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Aber du stehst da drüber. Diese Verbindung darf nie vergessen werden, wo auch immer wir sind. So sollen wir alle erfahren, was es bedeutet, was in Hebräer 13, Vers 15 zum Beispiel steht. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Frucht der Lippen, das konnte jetzt Paulus und Silas erzählen in der Heimatgemeinde, was die Frucht der Lippen bewirkt haben, welche Frucht entstanden ist, ja, so dass sich andere mitfreuen. Und wir freuen uns auch über Missionsberichte aus Bolivien, wie wir es vorhin hörten. Da ist auch Frucht der Lippen und des Lebens zu sehen und zu verspüren. Und die Frucht daraus, das zu erkennen ist, was Jesus gesagt hat in Matthäus 28, Vers 18b, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auch das soll uns ja als Kinder Gottes begleiten. Das soll ja zu sehen sein, dass dem Herrn wirklich alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden und in meinem kleinen Leben. Das konnten sie berichten, als sie zurückkamen. Sie hatten wertvolle Kontakte knüpfen können, Paulus und Silas. Im Dienst für den Herrn werden auch wir immer wieder wichtige Kontakte knüpfen können, solche, wo wir selber im Glauben gestärkt werden durch die Zeugnisse anderer und wo wir auch anderen eine Hilfe sein können auf dem Weg, Jesus besser kennenzulernen. So lernte also Paulus Priscilla und Aquila und auch umgekehrt Aquila und Priscilla den Paulus kennen. Und das war eine wichtige geistliche Wegführung, die hier stattgefunden hat. Nicht nur, dass dieses Ehepaar mitfuhr mit Paulus und auch mitgehen wollte nach Jerusalem, sondern dass sie selber, die dann in Ephesus zurückblieben, ein Segen werden konnten für andere. Als Paulus nicht mehr gegenwärtig war, wir lesen das ja dann später, dann wurde dieses Ehepaar zum Segen für den Apollos, der auch in Ephesus predigte, aber nicht den ganzen Ratschluss Gottes kannte. Und sie führten ihn tiefer hinein in das, was sie selber erlebt haben. Und dann ging Apollos weiter nach in den Süden von Griechenland und konnte mit einer frischen, neuen Botschaft, tieferen Erkenntnis den Menschen dienen. Wichtige Begegnungen. Ja, nun wollte der Apostel Paulus hinaufziehen nach Jerusalem zum Passafest. Aber Aquila und Priscilla blieben dann zunächst in Ephesus, um dort diesen Auftrag, den der Herr vorbereitet hat, von dem sie ja noch gar nichts wussten, auszuführen. Diese Begegnung mit dem Ehepaar war sehr wichtig und wir lesen auch in anderen Stellen in der Schrift, dass diese Namen immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 18, ließ Paulus grüßen oder grüßte Aquila und Priscilla und umgekehrt und nannte sie ja auch Mitarbeiter oder Gehilfen. Das heißt, die waren also irgendwo immer wieder dabei, auch am Ende des Römerbriefes, Kapitel 16, Vers 3, Grüße von diesen oder Grüße sie. Ja, die Grüße ging hin und her, so wie wir uns auch hier immer wieder grüßen. Auch in 2. Timotheus 4, Vers 19 heißt es nochmal von Aquila und Priscilla, dass sie gegrüßt werden und dass sie wichtige Leute sind, die aus der Begegnung des Paulus mit ihnen entstanden ist, diese wichtige Arbeit. Also wir sollten das nicht unterschätzen, können wir daraus lernen, wenn wir unter der Führung des Herrn zu Menschen geleitet werden, die wir vielleicht vorher noch gar nicht kannten, aber auch erwarten, dass wir zu Menschen geleitet werden, die wir kennenlernen sollen, die der Herr bereits schon kennt und die wir dann auch kennenlernen sollen. So sollen wir als Kinder Gottes herzliche Wegbegleitung erfahren und auch geben, nämlich in der Ergänzung auch mit dem nächsten Leben wollen. Das ist mir persönlich so wichtig, dieses Wollen. Ja, Ergänzung, ja, aber suche ich sie wirklich, die Ergänzung? Will ich sie haben oder ist sie mir unangenehm? Ach, schon wieder einer, der da etwas zu fragen hat oder irgendwie ein Stück mit mir zu tun haben will. Oder suche ich sie? Bin ich bereit? Herr, ich will in der Ergänzung leben, so wie es auch im Römerbrief steht und Paulus es gesagt hat in Kapitel 12, Vers 5, einer sei des anderen Glied. Das heißt also, die Ergänzung ist ja eine Aufgabe und die sollen wir gerne, wo sie sich erzeigt, annehmen und auch in dieser Ergänzung mit festigen und fördern. Früher hatten wir oftmals so den Eindruck, wenn wir auch so in den Kirchenbänken vielleicht saßen, ja die Leute ja von Ferne, vielleicht haben sie sich am letzten Sonntag schon mal gesehen, ansonsten haben sie nichts miteinander zu tun. Gekommen, gegangen, fertig, aus. Ergänzung im Geistlichen heißt Wegstrecken gemeinsam gehen, und zwar im Auftrage des Herrn. Und das hatte hier Paulus mit Aquila und Priscilla auch erlebt. Und es heißt weiter ja auch in Römer 12, ein jeder von uns, und Römer 15, Vers 2, ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Das ist also auch ein Auftrag, der auf so einem Missionsweg gegeben ist, so zu leben, dass ich dem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung, zur Auferbauung. Das heißt also, wenn wir doch so wie Aquila und Priscilla und Paulus nun dann doch andere Wegstrecken zu gehen hatten, dass sie von dieser Erbauung auch zehren konnten, dass sie gerne daran dachten, dass sie sich begegnet sind und was sie miteinander austauschen durften und mit Jesus erlebt haben. Deswegen auch später diese Grüße noch im Römerbrief, Korintherbrief und so weiter. Auf dem Weg per Schiff nach Caesarea nutzte Paulus die Gelegenheit, die Brüder in Ephesus noch einmal aufzusuchen und mit Hilfe des Wortes Gottes wieder zu festigen im Glauben, sie zu ermahnen, zu ermuntern, bleibt bei dem, was ihr gelernt habt. Ich denke, auch das ist für uns in unserer Zeit eine wichtige Aufgabe, dass einer dem anderen sagt, bleibe bei Jesus. Bleibe bei dem, was du von ihm gelernt hast. Hat er dich je enttäuscht? Nein, dann bleib er dabei. Auch wenn du ringsherum Enttäuschung durch Menschen siehst. Das hat aber mit Jesus nichts zu tun. Ja, diese Ermahnung brauchen wir. Und die brauchten die Geschwister zu Ephesus auch. Bleibt bei Jesus. Bleibt bei dem, so wie es auch Timotheus 1 gesagt worden ist, was du gelernt hast. Gib das bitte schön nicht auf, auch wenn die Zeiten sich ändern. Aber Gottes Wort ändert sich nicht. Die Zeiten mögen sich ändern, ja? Und diese in Ephesus hätten Paulus ja noch gerne länger in ihrer Mitte gehabt, denn in ihnen war der Hunger nach mehr. Der Hunger nach mehr. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir oft den Eindruck gewinnen, dass der Hunger nachlässt. Ich meine nicht des Leibes, da sucht man vielleicht mehr, aber des Geistlichen. Da hat man weniger Hunger, warten schon wieder Gottes Wort. Naja, muss ja nicht sein. Ne? Ja, ab und zu mal. Der Hunger lässt nach, aber sie hatten großen Hunger. Deswegen wollten sie nicht den Paulus als Mensch bei sich haben, sondern wegen des Wortes Gottes, wegen dieser Speise, die er dort durch das Wort Gottes weitergeben konnte. Das kommt so ähnlich gleich wie schon im Psalm 119, das ist ja der Psalm über das Wort Gottes, gesagt ist. Da sagt der Psalmist in Vers 129, ich lese mal nur ein paar Verse daraus, deine Mahnungen sind Wunderwerke, Herr. Das sind Wunderwerke. Ja, das Wort Gottes ist ein Wunderwerk, immer wieder. Darum hält sie meine Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es. Es macht klug die Unverständigen. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben. Ja, die Brüder und Schwestern in zu Ephesus sagten, bleibe hier, wir haben Hunger nach dem Wort. Wir möchten mehr noch erfahren. Also ein Verlangen, das alle Gläubigen zu jeder Zeit haben sollten und das nicht nachlassen soll, sondern je länger, desto stärker werden soll. Ja, wenn ich früher vielleicht dann nur mal die Losung gelesen habe, dann soll das ausgeweitet werden, indem ich Kapitel in der Bibel lese. und immer wieder lese und immer mehr lese. Es muss mich ein Stück traurig machen, wenn ich aufhören muss zu lesen und nicht eine Pflichtübung, ach, jetzt muss ich mich endlich mal ransetzen und mal das Evangelium lesen. So soll es nicht sein, sondern ein tieferes Verlangen, immer mehr. Denn je mehr wir vom Worte Gottes aufnehmen, desto leichter wird es, mit den Dingen der Zeit umzugehen. Sie sind dann entfernt. Sie tangieren unser Inneres nicht mehr. Wir registrieren sie, aber sie nehmen uns nicht in den Griff. Und wir wissen dann plötzlich durch das Wort Gottes, es muss alles so geschehen. Es ist gar nicht verkehrt, was heute alles geschieht in der Welt. Das ist im Plan Gottes alles drin, damit es zur Erfüllung des Wortes kommt. So wie es ja auch von Judas geschrieben steht. Ja, das musste ja geschehen, damit das Wort erfüllt wird. Alles muss erfüllt werden, das antichristliche Reich muss kommen. Und danach auch die Wiederkunft des Messias. Es muss alles erfüllt werden. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir das Wort Gottes in uns pulsierend haben. Also ein Verlangen nach dem Wort, so konnte Paulus auch hier in Ephesus das verspüren, sollte auch bei allen Gläubigen heute sein. Niemand ist nämlich fertig. Auch das ist eine Wahrheit, die auf dem Wege der Missionsreise immer wieder zu verspüren war. Es ist alles so wachstümlich, stückweise. Keiner hat alles. Niemand ist fertig im Glaubensleben. Niemand weiß schon alles. Es ist alles Stückwerk. Wir sind und bleiben Lernende, die in der Nachfolge Jesu geheiligt werden sollen, bis auf den Tag der Begegnung mit ihm. Mit ihm in seiner Herrlichkeit. Darum musste auch der Apostel Paulus später an die korinthische Gemeinde, in der er ja nun gewesen ist, auch noch ermahnend schreiben. 1. Korinther 8, Vers 2. Wer da glaubt, er wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wissen soll. Also wer glaubt, der weiß schon was. Der soll aber zur Kenntnis nehmen, dass ihm noch vieles fehlt, was er auch wissen sollte. Also wir bleiben immer auf diesem Weg. Keiner hat alles. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns danach ausstrecken. Manch einer glaubt ja, wenn er nun wiedergeboren und bekehrt ist, so, jetzt ist alles fertig, jetzt müssen nur noch die anderen wiedergeboren werden, die Jesus noch nicht kennen. Bei mir ist alles in Ordnung. Nein. Das ist ja nur der Startpunkt. Der Startpunkt, das neue Leben, wenn es entfacht worden ist in uns, soll sich ausbreiten und unseren ganzen Menschen erfüllen und soll uns ja umwandeln in das Wesen und Bild Jesu, damit wir ihm freudig entgegengehen können zu seiner Ehre. Also wer glaubt, er wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wissen soll und wie man es erkennen soll. Die Liebe zu allen ist sehr wichtig. Ich hatte jetzt kürzlich gerade mit einem türkischen Menschen ein Gespräch, auch über die Situation dieser Zeit, den Umsturzversuch in der Türkei und eben also auch die terroristischen Angriffe wie in Südfrankreich und so weiter. Und da kam das Gespräch darauf, nein, dass doch auch keine Religion oder die, die da sagen, dass sie an Gott glauben, befähigt sein sollten, Gewalt auszuüben. Sie haben doch kein Recht. Und dann zitierte ich da auch den Petrusbrief und sagte, ja, es ist so, es steht sogar in der Bibel, dass eine Liebe unter den Gläubigen sein soll. Aber das ist noch nicht die höchste. Das ist noch nicht die größte Liebe. Sondern danach kommt die allgemeine Liebe, das ist die Spitze. Allgemeine Liebe zu allen. Und das ist diese Liebe, die Gott auch zu uns hatte. Die rühmt er, im Römerbrief steht es, Gott rühmt diese Liebe, die er zu uns hatte, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, als wir noch gar nicht nach ihm fragten. Er hat uns schon geliebt, als wir noch in der tiefen Sünde steckten und sie praktizierten. Das ist die allgemeine Liebe. Und dass ja keiner ein Recht hat, einen anderen Schaden zuzufügen. Keine Einrecht. Und da kamen wir dann so auf einen guten Konsens, nicht, dass wir eben Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben müssen und uns ihm unterstellen. Und alles, was nicht ihm unterstellt wird, läuft aus dem Ruder der Liebe. Und deswegen kommen solche schrecklichen Dinge ans Licht. Die Liebe zu allen. Und dass Paulus von dieser Liebe durchdrungen war und nur eins im Sinn hatte, merkten die Menschen. Er wollte nur die Seelen zu Christus führen, für nichts anderes. Wir können das auch daran erkennen, dass er sich, und wir wundern uns vielleicht darüber, ein Gelübde nach gesetzlicher Art auferlegte und unterwarf. Er ließ sein Haupt scheren zu Kenchrea, weil er ein Gelübde auf sich nahm. Eigentlich hätte er das ja gar nicht mehr gebraucht, als wiedergeborenes Kind Gottes, als Christ. Aber er liebte alle. Er liebte auch seine Volksbrüder. Und wenn er nach Jerusalem kam, wollte er einfach zeigen, ich bin ja nicht gegen euch. Ich bin nicht gegen das Wort Gottes. Ich bin nicht gegen das Gesetz Mose. Und wir wissen, er ließ sogar Timotheus beschneiden, obwohl er gesagt hat zu anderen, wenn ihr euch noch beschneiden lasst, dann seid ihr der Gnade verlustig. Aber die Liebe stand über allem und er wollte ihnen zeigen, ihr könnt doch auch zu Christus kommen. Wir sind nicht gegen das Gesetz. Er hat das Gesetz erfüllt. Lesen wir im Galaterbrief, wo er ja deutlich schreibt, dass wir frei geworden sind vom Gesetz, nicht? Warum sollte er da nun ein Gelübde auf sich nehmen und seine Haare scheren lassen? Galater 3, Vers 23. Ehe der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das hat er ganz deutlich hier geschrieben. Aber wir sehen, dass er selber auch immer noch Dinge tat, die unter dem Gesetz gefordert waren, aus Liebe. Liebe zu allen. Wir kennen den Grund des Gelübdes. Hier wird nur gesagt, ein Gelübde, den Grund eigentlich nicht. Aber es ist uns bekannt, dass Paulus in Sonderheit zwar ein Gegner der Gesetzlichkeit war, aber unter der Gnade Christi auch denen, die darin noch verhaftet sind in der Gesetzlichkeit, begegnen wollte. Dieses Gelübde sollte ein sichtbares Zeichen werden vor denen in Jerusalem, dass er auch gegen seine Volksgenossen nicht ist und dass er nicht gegen Mose und die Propheten verstößt, sondern dass er sie liebt alle und er möchte sie auch zu dem Messias ziehen. Denn auch noch die schwachen Judenchristen sollten erkennen, dass es hier nicht um Formen allein geht, die man einhält, sondern es geht um Glauben. Man kann die Formen haben, man muss sie aber nicht mehr haben. Man kann ein Gelübde tun, aber man muss es nicht mehr tun. Man kann sich beschneiden lassen, man muss sich aber nicht mehr beschneiden lassen. Diese Freiheit, denn später lesen wir, dass auch Paulus in Jerusalem darauf hingewiesen worden ist, dass viele Juden zu Jesus gefunden haben. Und wie war die Begleiterklärung? Und sie halten alle noch das Gesetz. Aber nun sind sie gegen dich berichtet worden, dass du das nicht mehr so machst. Das kann ja ein Aufruhr geben. Also es heißt, sowohl als auch, und ich kann das sehr gut verstehen, wenn man auch nach Israel kommt, und deswegen, wenn wir in eine judenchristliche Gemeinde kommen, da sehen wir viele gesetzliche Elemente noch. Es ist ja auch schwierig, das, was man ein Leben lang tat, im Glauben und zum Teil auch mit der Ansage, wenn du es nicht tust, ist das, wird die Todesstrafe an dir vollzogen, dass man das plötzlich lassen soll. Denn alle, die nicht beschnitten waren in Israel, wurden aus dem Volk ausgestoßen. Ja, man drohte ihnen den Tod an. Und plötzlich sollen wir das nicht mehr machen müssen? Das ist schon schwierig. Ein Priester durfte nicht ohne Kopfbedeckung in das Allerheiligste oder Heiligtum gehen und in die Stiftshütte gehen. Bei Todesstrafe wurde ihm das gesagt. Wenn du das nicht tust, stirbst du. Und jetzt plötzlich soll das Haupt nicht bedeckt werden. Das muss ich ja doch erst lernen. Ich habe doch Angst. Ich habe doch Furcht vor dem Herrn. Darf ich das jetzt ablegen oder nicht? Und das sind Werdegänge. Und das finden wir auch in judenchristlichen Gemeinden. Noch den Mix von Gesetz und Gnade. Und weil Paulus seine Brüder liebte, wie wir es im Römerbrief auch lesen, die aus seinem Volk waren, hat er vieles noch so getan, dass er sagt, ich will keinen Anstoß, auch nicht für meine gläubigen Mitbrüder aus den Juden werden. Ich will die Übergangsphase mit ihnen leben. Denn nach dem Gesetz hatte sich ja Paulus verunreinigt. Er hatte sich ja verunreinigt. Wodurch? Weil er in die Häuser von Heiden ging und mit ihnen aß. Er war also eigentlich unrein und hätte am Passafest nicht mitfeiern und mitessen können, Passa essen können. Und wir denken auch dabei an diese Zeit, wo die Pharisäer Jesus verklagen wollten und verklagten vor Pilatus. Was taten sie nicht? Sie gingen nicht ins Prätorium zu Pilatus rein. Er musste raus zu ihnen. Mit welcher Prämisse? Dass sie sich nicht verunreinigen und dadurch nicht Passa essen können. Ja, das war das Gesetz. Deswegen gingen sie nicht rein. Pilatus musste rauskommen und sich anhören, was sie zu sagen haben. Denn wer in ein Haus eines Heiden geht und möglicherweise dann auch noch dort ist, der ist rituell unrein für das Befreiungsfest und überhaupt für die Feste, die Gott geboten hat in Israel. Weil Paulus aber aus Liebe zu den Juden dieses tat, hatte er den Zugang auch zu ihnen und zeigte, schaut, ich halte auch das Gesetz. Wir lesen ja in 4. Mose 6 über das Gelübde folgendes. Der Herr redete nämlich mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich des Weins starken Getränks enthalten, Würzwein und starke Würztrank soll auch nicht in seinen Mund kommen, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen, solange sein Gelübde währt, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt, von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Solange die Zeit seines Gelübdes währt, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren. Bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an dem Tod seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders, seiner Schwester, denn das Gelübde seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seines Gelübdes soll er dem Herrn heilig sein. Also hier das Gesetz wurde durch Paulus auch beachtet. Er hätte es nicht mehr tun müssen, denn wer im Glauben steht, ist frei geworden von dem Gesetz, weil in Christus alle Gesetze erfüllt sind. Wer Jesus hat, ist vollkommen. Ich sage das mal so, ungeschützt in den Raum hinein. Wer Jesus aufgenommen hat, ist vor Gottes Augen vollkommen. Da fehlt überhaupt nichts. wenn einer von uns, der Jesus aufgenommen hat, jetzt in diesem Augenblick sterben würde, ist er bereit, in den Himmel aufgenommen zu werden. Er ist vollkommen. Denn da kommen ja nur Vollkommene hin. Und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir vollkommen. Auch wenn wir im äußeren Leben manches Mal versagt haben. Oder vielleicht sogar das Gesetz im Sinne, so wie es viele Juden verstehen, nicht so beachtet haben. Paulus und Silas, sie waren nun wieder zu Hause. Sie waren erfüllt mit Dankbarkeit über dem, was sie auf der zweiten Missionsreise alles erlebt haben. Sie konnten berichten von dem Wunderwirken des Herrn und seiner Liebe zu jedermann. Auch das ist ein Punkt, den ich für mich oft sehr buchstabieren muss. Es gibt ja schwierige Menschen. Ich bin vielleicht auch ein schwieriger Mensch für andere, aber andere sind manchmal auch schwierige Menschen für mich. Und dann muss ich mich daran erinnern, dass Gott jedermann liebt. Jeden. Auch den schwierigen Nachbarn. Auch den, der mich vielleicht gerade beschimpft hat. Den liebt er in Wahrheit auch. Und er will, dass dieser in seine Gegenwart kommt. Und von dieser Erfahrung her konnte Paulus in der Heimatgemeinde berichten. Ja, er zog ja über Caesarea nach Jerusalem und gab Zeugnis dann in der Heimatgemeinde von der Erweckung in Europa. Er ließ sie daran teilhaben. Er berichtete von Anfechtungen, berichtete aber von den Glaubenssiegen auch. Und zwar, was auch im Psalm 68, Vers 20 steht: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Immer wieder, immer wieder. Wir bleiben manchmal an der Erkenntnis der Lasten stehen. Aber wenn wir eine Last zu tragen haben, dann sollten wir das auch zulassen, so die Hilfe kommt auch. Ich sehe sie zwar noch nicht, aber die kommt. Im Moment spüre ich zwar nur die Last, aber die Hilfe ist auch da. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das durfte also Paulus in der Heimatgemeinde auch berichten und die Gläubigen dort in Antiochia stärken. Sie wurden gestärkt in der geschwisterlichen Liebe untereinander, in dem Wesen Jesu, in dem, was auch der Herr verheißen hat für sie in Antiochien vor Ort. Denn wo Freude an Gottes Wirken untereinander mitgeteilt wird, entsteht das, was Jesus auch verheißen hat und gesagt hat: Da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da bin ich einfach dabei. Kinder Gottes brauchen einander. Und darum ging der Apostel Paulus immer wieder auch zu den einzelnen Gemeinden, wo er schon gewesen ist, um sie zu stärken im Glauben, um zu sagen, wir stehen zusammen. Der Herr hat uns berufen zur Gemeinschaft. Der Herr hat uns berufen, uns gegenseitig zu segnen und Erfahrungen auszutauschen. Schon am Anfang der Apostelgeschichte haben wir ja diese Bewegung, die geistliche Bewegung unter den Gläubigen erkennen können. In Apostelgeschichte 2,42 lautete die Bewegung: Sie blieben beständig im Wort Gottes, in der Lehre. Sie blieben beständig im Gebet. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das ist die Bewegung durch den Heiligen Geist unter den Gläubigen. Diese Beständigkeit, sich auf das Wort Gottes aufmerksam zu machen, immer wieder daran zu denken, dass man sich nicht selbst erlöst hat, sondern erlöst worden ist durch Golgatha, das ist Abendmahl, und immer wieder daran denken, dass wir einander brauchen in der Fürbitte und im Gebet für die Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben. Und dass wir eben untereinander uns stützen, tragen und helfen. Schon im Psalm 133, und da komme ich dann zum Schluss, wird diese wunderbare Gemeinschaft angesprochen. Da heißt es nämlich: Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist das Kostbarste, was es geben kann. Das ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons. das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Und das ist wie der Tau vom Hermon, der da herabkommt auf die Berge Zions. Denn dort, wo dieser Segen und diese Gemeinschaft ist, verheißt der Herr Leben und Segen und Freude in Ewigkeit. Das heißt also, diese Gemeinschaft wird für den gesamten Menschen positiv und gut. Wie das Salböl, das im Namen des Gottes auf das Haupt der Priester gelegt worden ist, ist durch den Bart hinuntergeflossen bis zu den Füßen. Der ganze Mensch war gesegnet. Ja, so ist dieser Vergleich. So lieblich ist das, wenn Brüder einträchtig in diesem Geist Gottes beieinander wohnen. Und auch vom Hermon, wenn dieser Tau kam auf die Berge Israels, dann wuchs dort etwas, dann wurde das Trockene befeuchtet. Ja, wer meine Israelreise mitgemacht hat, der weiß das. Morgens ist immer alles sehr feucht, auch wenn die Sonne am Tag sehr heiß ist, ja, und alles wieder trocknet. Aber morgens ist die Erde feucht und da kann was wachsen plötzlich, ja, weil ein bisschen Feuchtigkeit da ist. So wirkt auch die Gemeinschaft der Gläubigen, da kann was wachsen untereinander, wenn der Geist Gottes die verbindende Kraft ist. Und diese wirkt dann auch Frucht für die Ewigkeit. Das Leben mit Jesus ist dann niemals vergeblich. Es wird nicht nur zum Segen untereinander, sondern dann auch zum Segen für den Nächsten. Das ist dann wie der Tau vom Hermon, der nicht nur für den Hermon ein Segen geworden ist, sondern für die Berge in Israel, überall, ja, auch für andere. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine Stätte des Redens Gottes, seiner Offenbarung für weitere Wege des Glaubens, auch in unserer Zeit, und für die Offenbarung seiner Siege und den Sieg des Evangeliums, auch in unserer Zeit. Wir dürfen nie denken, Evangelisation und Mission ist vorbei. Nie. Das dürfen wir nie gedanklich zulassen. Sondern das geht und geht und geht und geht immer weiter, bis der Herr kommt. Auch wenn wir das nicht immer mitbekommen, wo das stattfindet und wie das stattfindet. Es findet statt. Und es kann sogar in unserem Leben noch stattfinden. In unserer näheren und weiteren Umgebung. Darum brauchen die Gläubigen einander und Jesus Christus in ihrer Mitte. Das soweit zu diesen Versen am Ende der zweiten Missionsreise, Heimkehr mit Glaubensfrucht.